NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir haben die Nacht von Montag auf Dienstag, das heißt eine freie Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und diese Woche ist ja wieder eine richtig ordentliche lange Woche. Wir sind da von heute bis dann zur Nacht Freitag auf Samstag. Erste Anruferin heute ist Linda und Linda ist 23. Guten Hallo. Morgen. Guten Morgen, Linda. Ja, hallo Domian. Liebe Linda, was ist los? Weswegen rufst du an? Es geht darum, dass mein Ex-Freund mittlerweile der Meinung ist, dass ich egoistisch bin. Ich bin halt schwanger im 8. Woche. Achte Woche, oh, ja. Genau. Und wir haben uns halt vor 2 Wochen circa getrennt. Nach wie lange? Nach einem halben Jahr. Ja. Beziehung ungefähr. Nach einem halben Jahr Beziehung. Genau. Wie kam es zu der Schwangerschaft? Gewollt? Es war nicht gewollt. Ich muss dazu sagen, wir haben zum Schluss, gebe ich ganz ehrlich zu, war meine Doofheit, war auch seine Dummheit, nicht mehr wirklich drauf geachtet, mit Kondomen zu verhüten. Mann, nur mal. Wir haben dann halt gedacht, ja okay, passiert jetzt schon nichts. Und schon war es passiert. Genau. So, und nun ist er weg. Genau. Warum? Weil du egoistisch bist. Ja, laut ihm bin ich mittlerweile egoistisch. Er hat sich dann halt getrennt, weil wir laut deiner Aussage war, wir sind zugleich. Ihr seid zugleich? Genau, wir sind zugleich. Das war sein Trennungsgrund. Mhm. 2 Tage danach hatte er dann eine neue Freundin. Ging sehr schnell. Genau. Ja. Wie ich dann halt alles mittlerweile von ihm auch jetzt weiß. Und er ist zwar immer noch der Meinung, es hat nichts mit der zu tun, dass er sich getrennt hat von mir, deswegen. Aber gut, ist auch eine andere Geschichte. Aber nun bist du ja schwanger. Genau. Was sagt er denn zu der Schwangerschaft? Er ist halt, das ist halt immer so eine Schwankung bei ihm, wo ich dann halt langsam echt von ihm selbst ein Schädeltrauma bekomme. Er ist grundsätzlich gegen eine grundsätzlich eigentlich eine Abtreibung. Will er. Genau, weil er der Meinung ist, dass das Kind sein Leben zerstört, seine Ziele, seine Träume. Ich erinnere mal kurz daran, dass er hat gesagt, du bist egoistisch. Genau. Aber das hört sich ja dann ganz anders an. Genau. Ja. Dass ich halt, ich bin halt in diesem Punkt egoistisch, weil ich das Kind haben will. Ja. Und ich damit angeblich sein Leben zerstöre. Also kann man sagen, dass das ja vielleicht sogar der Hauptgrund eurer Trennung ist, dass er genervt ist, dass du das Kind haben möchtest? Ich muss dazu sagen, das war am Anfang, als unsere Trennung war, zwar dieser Verdacht schon da, aber wir wussten es da noch nicht hundertprozentig, weil ich mich auch vom Arztbesuch nicht unbedingt hin wollte. Im Endeffekt dann nach der Trennung haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal hin, wir machen jetzt diesen Test. Wenn es so ist, dann müssen wir einen Weg finden. Okay, es ist ja dann nun so weit gekommen, dass ich schwanger bin. Für dich ist die Sache auch ganz klar, dass du das Kind haben möchtest. Am Anfang, muss ich dazu sagen, war ich selbst hin und her gerissen. Es ist für mich halt nun auch, eine Herausforderung in dem Punkt, weil ich fange im Januar meine Weiterbildung zum Filialleiter an. Und für mich dann auch so die Frage gewesen, ja, wie soll es danach weitergehen, wenn das Kind da ist, wie soll ich die Weiterbildung denn weitermachen? Klar, das ganze Leben wird jetzt anders und wahrscheinlich komplizierter. Genau. Ja. Dann habe ich mich halt mit meinen Eltern zusammengesetzt, mit meiner Mama und so weiter. Meine Mama hat mir dann halt klipp und klar gesagt, wenn ich das Kind will, dass sie hinter mir steht, sich dann in der Zeit, wenn ich meine Weiterbildung mache, auch ums Kind kümmern tut. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Hilfreich. Was ist der genaue Grund deines Anrufes, Linda? Ich wollte einfach nur mal wirklich wissen, ob ich wirklich so egoistisch bin, weil im Endeffekt denke ich ja nicht nur an mich, ich denke ja auch ans Kind. Und ich finde eher seine Einstellung egoistisch. Weißt du, was ich egoistisch finde? erstmal ohne Gummi zu poppen. Ja, okay. Und dann, ne Moment, und dann hinterher nicht dafür gerade zu stehen, was passiert ist. Das ist für mich egoistisch. Genau, und das ist für mich auch der Grund. Ich habe ja dazu auch gesagt, im Endeffekt, es ist jetzt passiert. Mhm. Wir waren beide nachlässig in diesem Punkt. Wir haben nun mal nicht verhütet. Mhm. Es ist passiert, also sollte man auch dafür gerade stehen. Mhm. Das finde ich auch, das ist auch mein Standpunkt. Und genau. Ich finde es gut, dass du das jetzt so versuchst hinzubekommen. Und ich glaube, wo ein Wille ist, wie immer im Leben, ist da auch ein Weg. Genau. Und irgendwie wirst du es schon schaffen. Nur wenn das Kind erst da ist, freust du dich wahrscheinlich sowieso wie Bolle. Und ich muss auch ganz zu sagen, klar, es gibt momentan auch Momente, wo ich dann sage, okay, kriege ich das wirklich hin? Aber andererseits freue ich mich super jetzt schon darauf, auf die Zeit. Und hat er denn jetzt im Nachhinein, nachdem es dann richtig klar war, sogar versucht, Druck auf dich auszuüben, dass du jetzt abtreibst? Ja, das tut er die ganze Zeit. Also wie macht er das? Er bombardiert mich den ganzen Tag. Also wenn er arbeitet zwar auch, wenn er abends dann von der Arbeit kommt, bombardiert er mich die ganze Zeit mit Nachrichten, mit Anrufen. Und da stellt mir halt diese Sachen wie egoistisch, dass ich naiv bin, sein Leben versaue. Ich soll doch halt einfach mal an seine Beziehung denken. Wie alt ist er eigentlich? 29. 29 schon? Genau. Da sollte man ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein schon von einem Kerl erwarten. Genau, also eigentlich schon. Ich finde es gut, was du machst, Linda, und kann dich da nur bestärken und finde sein Verhalten sehr ärmlich, muss ich dir sagen. Eigentlich ist es eine Schande. Und wenn das Kind irgendwann mal erfahren wird, ist das gerade kein Ruhmesblatt für seinen Papa. Ja, so kann man es sehen. Mir tut eigentlich im Grunde wirklich auch nur das Kind leid. Also ich muss dazu sagen, mir geht es nicht mal um den Unterhalt von ihm oder so, wenn das Kind dann da sein sollte. Gut, aber dafür sollte er schon auch gerade stehen, genau, finde ich. Es geht halt einfach darum, ich bin selbst ohne Vater aufgewachsen. Für mich ist einfach nur der Grund, dass er sich dann später wenigstens ums Kind kümmert. Irgendwie auch mal besucht, die Zeit versucht zu nehmen, sich fürs Kind. Gut, den Wunsch kannst du äußern, das kannst du ihm auch so hinlegen. Du kannst ihn natürlich nicht zwingen dazu. Du kannst ihn nicht zur Vaterliebe zwingen. Du kannst ihn zwingen, dass er da Kohle hinlegt. Das muss er auch, das ist auch seine Pflicht. Ja, das ist ja wiederum auch so ein Punkt, wo ich dann denke, an anderen Moment. Er sagt zu mir von wegen, er will das Kind unbedingt nicht haben. Im anderen Moment, wir hatten vorgestern ein Gespräch zu uns nochmal gehabt miteinander, hatten uns getroffen gehabt. Da wiederum war er dann wieder so ein Punkt, wo er mir dann gleich Vorschriften macht, was ich nicht zu tun habe. Ich darf mich nicht mehr mit Freunden treffen, die rauchen, weil Passivrauchen fürs Kind schädlich ist. Ich selbst. Ja, aber das lässt doch hoffen. Ja, das ist wiederum, aber im anderen Moment wiederum. Ja, vielleicht ist ja auch hin und her gerissen. Wäre es vielleicht eine Option für euch, dass ihr zusammen mal zu einer Beratungsstelle geht? Ja, wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir mal zu Pro Familia gehen. Finde ich eine sehr gute Idee. Es geht ja gar nicht darum, dass ihr da wieder zusammenfindet, sondern nur, dass ihr einen guten Kontakt habt miteinander. Genau, das ist ja eigentlich auch mein Ziel. Also ich will auch keine Beziehung mehr mit ihm, aber halt einfach nur den Umgang hinkriegen, miteinander normal umzugehen, fürs Kind zuliebe. Wer weiß, wenn er jetzt solche Sachen schon sagt, ist vielleicht sein Vaterherz doch so ein bisschen schon berührt. Und vielleicht kann man ihn da doch erreichen. Ja, ich denke vielleicht auch, dass er teilweise einfach nur Angst hat vor die Reaktion noch von seinen Eltern. Die wissen es ja auch noch nicht. Und seine Eltern sind halt so in dieser Punkt gläubigmäßig drauf, kein Kind vor der Ehe. Na gut, aber das muss er als 29-jähriger Mann, muss er durchstehen und dazu muss er dann auch stehen. Ja. Wie auch immer. Liebe Linda, ich finde dein Verhalten so richtig, deine Position gar kein Thema. Ich drücke mal die Hoffnung aus, dass er vielleicht doch seine Position noch ein wenig verändert. Ja, ich hoffe und auch. Und von uns bekommst du jetzt noch eine Beratungsstelle an die Hand, wenn ihr da hingehen wollt, damit du dann eine gute Anlaufstelle hast, okay? Okay. Du legst auf und wir melden es gleich nochmal. Okay, danke. Liebe Linda, ciao. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist der Andreas, der ist 38. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Hallo, Andreas. Um was geht's? Ja, ich bin halt durch lange Drogenvergangenheit halt inkontinent geworden. Meine Nieren machen es nicht mehr mit. Du hast lange Drogen konsumiert und dadurch bist du inkontinent geworden. Ja, und dadurch die Nieren zerstört. Bitte? Und das? Und mir dadurch ungewollt die Nieren zerstört. Welche Drogen hast du denn genommen und wie lange? Ja, 16 Jahre lang halt Hardcore-Kiffen, Alkohol, Chemie. Das hat seine Spuren hinterlassen. Also Chemie heißt Amphetamine, Heroin, ja, oder was? Amphetamine. Heroin auch? Nein, Heroin nicht. Aber 16 Jahre dann das volle Programm und voll Gas gegeben. Ja, und dann fängt es irgendwann an. Einnässen. Also du kannst den Urin nicht mehr halten. Ja. Das ist ja schon heftig mit 38 Jahren. Ja. Wie sieht der Drogenkonsum denn im Moment aus? Ja, gar nicht mehr. Ich bin seit einem Jahr clean. Das ist ja auch das Schlimme daran, die Spätfolgen halt. Ne? Man denkt ja, man ist clean, man hat es geschafft und dann kommt sowas. Ich habe erst überlegt, ob es irgendwie eine falsche Ernährung wäre oder so. Gar nichts. Das kann nur davon kommen. Und ach so, du warst schon clean und dann passierte das mit der Inkontinenz. Ja. Ach so. Also es ist jetzt auch schon, noch bevor ich clean wurde, hatte ich das auch schon, fing das schon an mit dem Einessen. Ich habe es immer geheim gehalten, weil es beschämt mich ja auch. Also Scham halt, nicht überreden können und ja. Die Niere ist kaputt, sagst du. Was genau ist an der Niere kaputt? Ja, halt, man kann das Wasser nicht mehr halten. Also den Drang nicht mehr halten. Man geht auf Toilette, auch wenn man gar nicht muss, und dann muss man nicht, und dann nässt man doch ein. Hat das nicht primär mit der Blase was zu tun? Aber es hängt alles irgendwie zusammen. Ja, natürlich auch. Ja. Was sagt denn dein dich behandelnder Arzt dazu? Ja, das ist auch so eine Sache. Der weiß es doch nicht. Der wird sich, naja. Wie? Der weiß es nicht. Ja, ich bin in urologischer Behandlung und hab das ab und war auch schon im Krankenhaus irgendwann Jahr. Aber hab diese Sache nie zur Sprache gebracht, weil ich mich halt unheimlich halt dann, naja. Moment, du bist in urologischer Behandlung. Ja. Weswegen bist du in urologischer Behandlung? Wegen der Niere? Ja, wegen der Niere. Und du erzählst dem Urologen nicht, dass du das Wasser nicht lassen kannst, halten kannst? Ja, weil das halt diese Scham halt, ne? Ja gut, aber vor dem musst du dich nun wirklich nicht schämen, von dem Urologen. Das ist für den doch Alltag, ja. Sowas. Ja, das habe ich mir so im Nachhinein auch gedacht. Wer weiß das denn überhaupt? Also, du bist der Erste, ne? Ich bin der Erste. Ja, also ich habe bisher ich wollte mal eine Selbsthilfegruppe suchen. Oldenburg ist ein ziemliches Kackloch und von daher habe ich noch nicht mal eine Selbsthilfegruppe gefunden. Gut, aber wenn du eine Selbsthilfegruppe suchst, wäre das ja schon ein enormer Schritt, eben in eine kleine Öffentlichkeit zu gehen, nämlich in die Öffentlichkeit der Selbsthilfegruppe. Das würdest du dich trauen, ja. Oder du traust dich das nicht dem Arzt zu sagen? Naja, das ist halt alles nicht so einfach. Du hast es jetzt, ne? Ich habe es so richtig verstanden. Im Prinzip ein gutes Jahr schon. Ja. Kann man so sagen. Ja. Ja gut, seit ich jetzt Windeln trage, ist natürlich der Vorteil, man fühlt sich trocken, es hat den Anschein, es geht wieder ein bisschen bergauf, aber es geht halt nur noch mit Windeln. Es ist so, dass du es überhaupt nicht mehr halten kannst oder nur manchmal nicht halten kannst? Oftmals gar nicht, dann teilweise geht es ein Stückchen wieder und ich probiere es oftmals auch wieder ohne Windel, aber dann ist halt wieder dann letztens im Supermarkt, ich denke an nichts Böses und auf einmal war die Hose nass. Und das ist natürlich echt übel. Trägst du die Windel nachts auch? Ich trage ständig Windeln, ja. Weil das ist die einzige Möglichkeit. Wie ist denn das für jemanden, der da doch große Schwierigkeiten mit hat, also jetzt in deinem Fall für dich, diese Windeln zu kaufen? Schämst du dich da? Diese Scham habe ich mittlerweile überwunden. Ne? Also ich bin auch, als das anfing, auch gar nicht. Also ich bin dann immer mit nassen Schlipper. So, also solange man es nicht gesehen hat, das fing dann langsam an. Ne? Und ja, und dann immer schnell nach Hause die Schlipper gewechselt. Und mittlerweile, Stichwort nach Hause. Wer ist bei dir zu Hause? Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Ja. Hattest du in der letzten Zeit mal eine Freundin oder einen Freund? Ja, ich sag mal so, ich suche schon eine Freundin, die das halt Verständnis hat, dass ich Windeln trage. Und ich meine, die Gesellschaft ist so konservativ und, na, also, das ist schwer, ne? Ja, die Gesellschaft ist vielleicht nicht in dem Sinne konservativ, aber die Gesellschaft ist so, dass alles muss gesund, jung und ja, alles genau, muss genau, funktionieren. Genau, ja, genau. Ja. Ich meine, ich weiß keine Partnervermittlung, aber wenn das jetzt eine Frau hört, die dafür Verständnis hat, in meinem Alter, dann kann die sich aber eventuell, wenn du so nett bist, bei dir melden. Aber du hast es gerade sehr richtig gesagt, wir sind hier ja keine Partnervermittlung. Ja, aber ich, wenn, du hast da schon mal, denke ich mal, wo jemand anders angerufen hat, die haben auch schon gefragt, ob da was weitergibt, wenn sich jemand meldet, der das hört. Andreas, wie ist es denn mit den anderen Spätfolgen des starken Drogenkonsums? Wie geht es, du hast die Niere kaputt, du bist inkontinent, wie geht es dir sonst körperlich? Naja, es geht so, ne? Also ich bin nach wie vor clean, aber die Einsamkeit halt, ne? Das ist halt dadurch, dass ich mich durch diese Inkontinenz zurückziehe. Also körperlich ist sonst nichts auffällig, direkt? Nein, nach außen hin sieht man mir auch nichts an. Ne? Ich trage die Windeln auch so, dass man das nicht sieht, dass ich welche trage. Ja, meine Frage ist, ob es irgendeine andere Krankheit noch gibt. Herz, Kreislauf, Gehirn, irgendwas. Also ich wurde wegen dem damals auch, da nochmal vom Jahr wurde ich, muss ich auch dazu sagen, halt herzmäßig operiert. Ne? Ach, das auch noch? Ja, das war auch noch der Fall. Also da sieht man, was für dramatische Folgen ein ungezügelter Drogenkonsum haben kann. Du bist, ich sag's immer, du bist erst 38 Jahre alt. Ja. Und du bist ruiniert körperlich. Kann man das so sagen? Ich lasse es mir nach außen hin nicht an mir. Verstehe, ja. Bist du ganz sicher, dass du weg bist? Oder gibt es Momente, wo du vielleicht doch wieder kurz davor bist, was zu nehmen? Also körperlich bin ich absolut clean, ne? Also und der Wille ist auch stark genug, das zu bleiben, weil die Chirurgen damals nach den OPs auch gesagt haben, nach dem Rückfall überlebe ich nicht. Mhm. Was haben die denn da am Herz operiert? Herzklappenersatz. Ah ja. Also muss auch Medikamente nehmen. Mhm. Du bist einsam, bist du? Bin aber körperlich mittlerweile wieder so nach außen hin so scheinmäßig so fit, dass man es mir nicht anmerkt. Du sagtest gerade, dass du dich einsam fühlst oder einsam lebst. Ja. Ja. Das heißt, es gibt keine Freunde, kein nahes Umfeld um dich herum. Ja, Freunde. Die Freunde, die ich mal hatte, das waren selbst alles, welche, die heute immer noch drauf sind. Ja, verstehe. Und Familie? Meine Mutter, das kann man knicken, darüber will ich gar nicht reden. Ja. Es geht eher um mich. Mhm. Rein theoretisch, könntest du noch arbeiten oder geht das gar nicht mehr aufgrund der ganzen körperlichen Dinge? Die Arge schreibt einen halt an, ne? Aber naja. Hast du was gelernt? Ja. Was denn? Ja, Friseur. Friseur. Naja, okay. Ja. Andreas, also erster Schritt ist, rate ich dir wirklich dringend zu, dass du deinem Urologen, zu dem du da ständig gehst und von dem du dich behandeln lässt, unbedingt alles sagen solltest. Unbedingt. Ja. Vielleicht kann man das ja in den Griff bekommen und das wäre für dich schon mal eine große Erleichterung. Ja. Sag es ihm. Sag radikal alles offen. Und der zweite Schritt ist natürlich mit der Selbsthilfegruppe keine schlechte Idee. Zum einen... Ja, nur hier, Oldenburg ist so weit ab vom Schuss, da hier überhaupt was zu finden ist. Hast du dich denn sehr intensiv da schon mal erkundigt? Über Internet. Und intensiver als über Internet, das gibt ja nun wirklich schon gar nicht mehr. Okay, wir gucken aber auch nochmal nach. Vielleicht haben wir noch andere Quellen, um dir weiterzuhelfen. Und wenn sich vielleicht noch andere, die Windeln tragen oder halt im Kontinent sind, Andreas, das können wir nicht machen. Dann haben wir hier eine riesen Arbeit vor uns, um Kontakt herzustellen. Ja, okay. Das können wir leider nicht machen. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Wegen der Selbsthilfegruppe melden wir uns nochmal bei dir. Ja. Und du sagst bitte deinem Arzt die reine Wahrheit, okay? Ja, okay. Alles Gute, gute Besserung und viel Glück wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss, ciao. So, zwischendurch mal eine kleine Mail von K. Krishan aus Berlin. Der Krishan schreibt, liebe Domian, bitte erkläre in der heutigen Sendung doch bitte mal die Hintergründe zu deinem Gastauftritt im Neo-Magazin der neuen Sendung von Jan Böhmermann. Ich fand das Video am Anfang sehr witzig und gelungen und deinen Auftritt darin, den fand ich einfach nur herrlich. Das freut mich, dass es dir gefallen hat und ich habe auch einige andere sehr nette Rückmeldungen bekommen. Da gibt es keinen großen Hintergrund. Der Jan hat mich angesprochen und hat gefragt, hast du Bock da mitzumachen, diesen kleinen Spaß da mitzumachen, einen Cameo-Auftritt bei mir. Und da habe ich es halt gemacht und dann hatten wir das Ding relativ schnell im Kasten. Lieber Krishan aus Berlin. Hier ist Carola. 46, guten Morgen. Hallo Carola. Hallo. Hallo, hörst du mich? Na, ich bin richtig froh, dass ich jetzt mal irgendwo durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Mhm. Carola, aber weißt du, was du machen musst? Sonst können wir beide hier nicht sprechen. Nee, ich muss den Fernseher aufstellen, ne? Das ist die Bedingung, anders geht's nicht. Nee. Ist jetzt besser, ne? Jetzt ist es wunderbar. Jetzt können wir richtig loslegen. Ja. Um was geht's denn? Nee, es geht um meinen Sohn. Ich bin alleinerziehende Mutter. Also mein Mann ist sehr früh halt irgendwo verstorben, schon 1994 im März. Und ich habe zwei Kinder. Und ich habe ein behindertes Kind. Mhm. Das ist im August 1991 geboren, ist Autist. Mhm. Und hat bis 2010 Anfang halt, also bis Ostern bei mir zu Hause gelebt. Dann habe ich ihn in eine Einrichtung gegeben. Mhm. Ich habe einmal die Einrichtung gewechselt gehabt, weil es mit der Pflege nicht so gut geklappt hat. Und jetzt dieses Jahr am 22. Februar haben sie mir meinen Sohn halt zurückgegeben gehabt, weil sie nicht mehr mit ihm zurechtgekommen sind. Das ist ja nun ein erwachsener junger Mann. Ja, der ist sehr groß. Ja. Also der ist 2 Meter groß. Oh. Und der wohnt jetzt wieder bei dir in der Wohnung? Ja. Und das andere Kind? Meine Tochter, die studiert in Göttingen Zahnmedizin. Die ist dann nicht mehr bei dir? Nee, also die kommt dann halt dann ab und an mal dann halt zu Besuch am Wochenende oder Semesterferien. Kurze Frage noch, bevor du weiter über deinen Sohn erzählst. Dein Mann, dein Partner ist ja dann sehr jung gestorben. Ja. Was ist denn damals passiert? Warum ist er gestorben? Also eigentlich hatte er mal in jungen Jahren da halt mal einen Motorradunfall halt gehabt. Mhm. Und den haben sie halt noch irgendwo, da halt nochmal irgendwo so ein zweites Leben halt auch nochmal geschenkt gehabt mit einem Luftröhrenschnitt. Schnitt. Ja. Und er musste dann nachher auch alles wieder halt irgendwo neu lernen. Und woran ist er gestorben? An akuten Herzrhythmusstörungen. Aha. Ja, das war... Wie alt war er, als er gestorben ist? 29. Mhm. So, dann hattest du die Verantwortung ganz auf dir mit den beiden Kindern und dann auch noch ein behindertes Kind. Jetzt ist dieses behinderte Kind, das mittlerweile 2 Meter groß ist, wieder zurück bei dir zu Hause. Wie ist das Leben mit dem autistischen Sohn? Das ist sehr schwierig. Was? Ich habe ihn ja so zurückbekommen gehabt, weil bei dem Heim sind... Dann haben sie mich einfach irgendwo so außen vor gelassen. Dann haben sie irgendwo auch so gesagt gehabt, ach, ich sollte ihn auch nicht mehr so oft halt sehen, weil ich hatte immer regelmäßig, hatte ich ihn halt immer am Wochenende geholt gehabt oder wenn Ferien waren oder so. Und da sind sie dann gar nicht mehr, die haben nur Medikamente gegeben und auch da, die haben gar nicht halt einfach irgendwo so gehört, was ich gesagt habe. Vielleicht erklärst du uns mal kurz, was den Autismus bei deinem Sohn ausmacht. Was heißt das genau bei deinem Sohn? Mein Sohn zum Beispiel, der war, den habe ich ja eigentlich, weil ich auch alleinerziehend halt einfach irgendwo so war, oder der auch eher in dem Sinne auch eine sehr intelligente Schwester halt einfach irgendwo so hat, war das gar nicht irgendwo so unser Punkt halt einfach irgendwo so gewesen. Das war nicht, dass wir irgendwo ein richtig ein regel- oder strukturiertes Leben halt einfach irgendwo so zu Hause führen mussten. Was macht den Autismus aus? Beschreib mal, was das ist, autistisch zu sein im Falle deines Sohnes. Das habe ich jetzt erst gemerkt gehabt, wo er die ganzen Medikamente halt einfach irgendwo so bekommen hat, dass er halt einfach irgendwo so anfängt, alles halt einfach irgendwo so hinzupacken. Es muss alles richtig gerade halt einfach irgendwo so stehen. Mhm. Probleme kriegt man dann halt einfach, wenn man zum Beispiel einkaufen war, dann hat man seine Schuhe ausgezogen, ne? Die Straßenschuhe, und stellt sie halt irgendwo ab. Moment, dann gibt's Probleme, wenn man die Schuhe, bevor man in die Wohnung geht, auszieht, oder wie? Nee, wenn man dann nach oben in der Wohnung dann halt ist und zieht die dann halt aus und zieht sich seine Hausschuhe an, ja, oder auch wieder eine andere Hose. Ja, und das ist problematisch für ihn, oder wie? Ja. Dann, er möchte sie nicht ausziehen, die Schuhe. Doch, das sieht es schon aus. Und wenn es gut läuft, dann geht er danach, wenn er sich wieder umgezogen hat, also dann zieht er seine Jeans aus und dann zieht er sich hier im Haus dann halt, das hat er sich halt irgendwo so angewöhnt, dann halt einfach eine Jogginghose an, ne? Aber dagegen ist ja nichts zu sagen. Das ist ja nicht schlimm. Nee, und dann geht er aber wieder zu seinen Schuhen zurück. Erklär's mal ein bisschen ausführlicher. Okay, dann geht er zu den Schuhen zurück und dann? Und dann will er die Rücken zum Beispiel. Was will er, die Rücken? Ja, so irgendwo so hinstellen. Und wenn das dann halt irgendwo so 2 Minuten oder 3 Minuten ist, dann ist es okay. Also er will die Schuhe dann irgendwie zurechtrücken. Ja. Und das macht er 2-3 Minuten und dann ist es gut. Ja, dann ist es noch in Ordnung. Aber wenn das dann zum Beispiel irgendwo ist, wenn er sich 10 oder 15 Minuten oder halbe Stunde da halt einfach irgendwo so da drauf irgendwo so fixiert. Auf irgendwas anders? Nee, auf diese Schuhe. So lange davor steht. Verstehe. Und das nicht hinkriegt. Ah ja, und das ist für ihn dann ein Problem, dass er die nicht so hingerückt kriegt? Dann wird er halt einfach irgendwo wütend. Mhm. Was ist denn das? Was passiert, wenn er wütend wird? Er kann ja nicht sprechen. Er spricht gar nicht? Nee, er spricht jetzt gar nicht mehr. Er konnte vorher sprechen. Mhm. Also hat aber nie halt Sätze gesprochen, aber der konnte Mama, Papa, Opa, Oma, Auto, Ball oder solche Sachen konnte er sagen. Ne? Aber also, Er kann nicht sprechen, aber gehst du davon aus, dass er intelligent ist und dich klar versteht? Doch, schon. Das schon? Das denke ich schon. Wisst ihr, das meinte ich damit, dass du uns beschreibst, was seinen Autismus ausmacht. Mhm. Also er kann nicht sprechen. Mhm. Du glaubst, dass er dich richtig wahrnimmt und wenn du ihm was erklärst, dass er das auch versteht. Mhm. Bist du überfordert mit ihm im Haus? Natürlich, weil dann soll ich das zum Beispiel dann halt einfach irgendwo so zurechtrücken, aber er kriegt selber halt nicht hin. Und dann rastet er halt einfach irgendwo aus. Was heißt denn ausrasten? Was tut er dann? Dann geht er, erst fängt es ja verbal halt einfach irgendwo an, obwohl er nicht sprechen kann. Das hört man dann ja halt auch schon. Also er gibt irgendwelche Laute von sich. Ja, er lautiert halt. Er lautiert. Mhm. Also das, denke ich mal, das kann jeder verstehen. Und dann wird er aggressiv dann halt auch, ne? Dir gegenüber? Also dann soll ich ihm helfen. Ja. Mhm. Er wird dir gegenüber aggressiv. Ich habe jetzt inzwischen auch schon dreimal die 112 halt einfach irgendwo angeweht. Also was heißt denn das? Er greift dich tätlich an? Ja. Er schlägt dich? Ja. Ah. Der kann aber auch da, der hat so Kraft, der packt mich gleich irgendwo an die Oberarme an. Mhm. Da habe ich gleich danach einen blauen Fleck. Also, das heißt, du musst doch eigentlich bis ich dort die 112 geweht habe und bis die kommen, mhm, kann ich denen zum Beispiel gleich im Oberarm blaue Flecken zeigen. Ne? Aber das heißt doch im Klartext, dass du eigentlich immer in einer gewissen Angst in der Wohnung lebst. Und ich kann nichts dagegen tun. Du kannst nicht bewirken, dass er wieder in ein gut gefülltes Heim kommt? Weil es keine Plätze halt in dem Sinne gibt für Autisten. Ich habe da, wo er jetzt auch schon mal im Heim halt, also im Heim sage ich jetzt schon, in der Amius-Klinik halt einfach gewesen ist, in Hildesheim, dann hatte ich dann halt irgendwo auch wieder mehr Zeit halt irgendwo gehabt. Ich kann gar nicht verstehen, dass man einem Menschen, der so eine solche Behinderung hat, wie du sie jetzt beschrieben hast, und von dem auch eine gewisse Gefahr ausgeht, dass man dem keinen Heimplatz organisieren kann. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe im Sommer habe ich jetzt schon vom Landkreis da halt irgendwo auch schon so eine Abtrittserklärung halt einfach irgendwo unterschrieben, dass die halt auch alle Unterlagen halt einfach irgendwo wegschicken können, damit zu suchen. Es ist ein ganz großer Fehler halt einfach irgendwo so unterlaufen. Das habe ich im Nachhinein halt einfach nur irgendwo gehört. Also weil er jetzt halt auch im Heim gelebt hatte. Erklär mir doch nochmal, das habe ich am Anfang gar nicht ehrlich gesagt richtig kapiert. Warum ist er aus diesem Heim rausgekommen wieder? Weil sie nicht mehr mit ihm klargekommen sind. Hm. Aber das ist doch, ist das nicht der Job eines solchen Heims? Fremdaggressives Verhalten gezeigt hatte und... Okay, dann kann aber nicht die Lösung sein, so einen Menschen zurück in... Ja, nee, das darf nicht sein. Das darf nicht sein, nein. Nee, das darf nicht sein, ich hab's nicht gewusst. Wie gehst du denn mit diesem Druck und mit dieser Angst um? Ich kann sehr froh sein, dass jetzt auch die ganze Zeit mein Partner halt einfach irgendwo so neben mir gestanden hat. Ach so, es gibt noch einen Partner, du lebst nicht alleine mit ihm. Nee, ich bin seit 2000, das habe ich ja, glaube ich, irgendwo so am Anfang irgendwo auch gesagt gehabt, mit ihm halt zusammen. Oder wir wohnen da halt auch schon halt zusammen. Und aber dennoch ist das für dich wahrscheinlich eine große extreme Belastung. Auch, weiß ich nicht, das ist für alle eine ganz große Belastung, auch zum Beispiel jetzt hier, wo ich im Haus wohne, auch meine Eltern zum Beispiel, ich wohne im Haus von meinen Eltern, ich wohne in der oberen Etage. Carola, die haben total voll Angst, ne? Natürlich, das kann ich nicht verstehen. Meine Mutter, die schließt sich, wenn der ausrastet, unten ein. Das ist kein Zustand, das ist absolut kein Dauerzustand. Ich bin manchmal irgendwo auch schon, zum Beispiel habe ich mich versteckt im Heizungskeller, damit ich nicht total voll tierisch verkloppt werde, auf Deutsch gesagt, ne? Hast du zu ihm auch noch Mutter-Sohn-Gefühle? Das habe ich immer gehabt und jetzt würde ich mal halt irgendwo so sagen, seit kurzer Zeit halt habe ich da jetzt halt irgendwo auch so ein bisschen halt irgendwo Abstand halt einfach irgendwo so gefunden halt einfach dazu, dass ich das jetzt halt einfach irgendwo so abschotte halt, weil da hatte ich dann einmal auch mal so eine richtig krasse Reaktion halt einfach von ihm gehabt. Da hat er gar nicht von mir abgelassen gehabt. Da hat er mich so gepackt gehabt. Und eigentlich das war dann halt am Anfang dann halt von der Herbstzeit. Und da habe ich nur die Jalousie in seinem Zimmer runtergelassen gehabt. Und das hat ihm nicht gepasst. Dann sollte ich es wieder hochziehen. Das hat ihm nicht gefallen. Wieder runter. Und dann hat er mich so an den Schultern hochgepackt. Und dann war sein Kleiderschrank daneben, der kann mich ja halt einfach irgendwo so hochnehmen. Carola, Folgendes. Und dann hat er mich immer gegen den Schrank da halt irgendwo so gehauen gehabt, ne? Wir werden uns jetzt mal für dich schlau machen. Und ich bitte unsere Zuschauer, die haben den Fall jetzt gehört, wer eine Idee hat, an wen Carola sich wenden könnte, wo es ein gutes Heim für Menschen gibt, die diese Art der Erkrankung haben. Bitte mailt uns. Je mehr Informationen wir haben, desto mehr können wir Carola weitergeben und desto größer ist die Chance. Ich habe jetzt in der Richtung auch schon irgendwo was gefunden und ich hoffe, das klappt auch. Ach so, klar. An der Möhringsburg. Also ist das ein Heim, wo er rein kann? Die haben dort eigentlich keinen Platz halt einfach frei. Jetzt musst du mir jetzt sagen, ob ich jetzt einen Aufruf hier machen soll oder ob... Nee, die haben eigentlich keinen Platz frei. Aber? Und dann, wo er nochmal in der Einrichtung war, weil ich dann mich ja auch mit den Sozialarbeitern da irgendwo sozusagen gesagt habe, lange Rede, kurzer Sinn. Rufen Sie nochmal an. Lange Rede, kurzer Sinn, Carola. Ich mit dem Bereichsleiter sprechen und es laufen jetzt halt auch Gespräche. Okay, halt die Sache ist noch nicht klar. Nee, also es wird schon klappen, also die wollten ihn noch sehen. Okay, gut, dann nehme ich dann nehme ich den Aufruf erstmal zurück, dann rufen wir dich nochmal an, vielleicht können wir dir in irgendeiner anderen Weise noch ein bisschen behilflich sein. Das hättest du mir jetzt ein bisschen früher sagen müssen. Wir sind jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Junge keinen Heimplatz kriegt. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ja, aber du gerade hast du gesagt, das ist doch sehr wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, aber es ist ja nicht hundertprozentig, ne? Okay, gut. Dann drücken wir einfach die Daumen, dass es hundertprozentig sein wird. Und ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Okay? Okay. Liebe Carola, alles Gute und viel Glück wünsche ich. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.36 Uhr haben wir. Und hier der Hinweis auf unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ich lebe in großer Gefahr. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel verfolgt, gestalkt oder bedroht werden oder die einen gefährlichen Beruf oder ein gefährliches Hobby haben oder die vielleicht auch Aussteiger sind aus einer Sekte oder einer extremen politischen Gruppierung. Also das Thema übermorgen heißt, ich lebe in großer Gefahr. Wer von euch lebt in großer Gefahr und wer mag mir davon erzählen? Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder gerne vor der Sendung am Mittwoch und natürlich auch während der Sendung anrufen. Ich lebe in großer Gefahr. Hier ist Peter. Peter ist 45. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo Domian. Hallo Guten Peter. Morgen. Um was geht's? Ja, ich möchte gerne mit dir über Sextourismus in Thailand reden. Ja, erzähl mal. Hast du Erfahrung? Bist du betroffen? Ja, beides. Ich fliege in 2 Wochen das dritte Mal für dieses Jahr. Innerhalb eines Jahreszeit kommt es wieder nach Thailand, um dort, und das gebe ich ehrlich zu, aktiv Sextourismus zu betreiben. Ah. Warum machst du das? Eine gute Frage. Also es ist einmal ein Fetisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tönt mich an, für Sex zu bezahlen. Gut, das kannst du ja auch haben. Aber eben viel teurer und das ist der Unterschied. Wie teuer ist es denn da? Kann man sich das kaum leisten. Wie teuer ist es da? Ja, also in Thailand ist es schon so, dass man für 1.000 Thai Baht, also das sind rund 25 Euro, jemanden für 24 Stunden mitnehmen kann. Also 24 Stunden für 25 Euro. Das ist natürlich enorm günstig. Das kann man sich in Deutschland in dieser Form nicht so leisten. Du buchst dann oder kaufst dir junge Frauen? Nein, Männer. Männer? Achso. Wie alt sind die Männer? Männer, ja. Für 24 Stunden, für 25 Euro. Ja, wie alt sind die Männer? Auf jeden Fall über 18, das prüfe ich auch. Das ist wichtig. Die Frage ist, wie prüft man das? Ich lasse mir also auf jeden Fall definitiv den Ausweis zeigen, weil ich habe hohen Respekt davor, dass man in Thailand Minderjährige mitnehmen würde und das wird auch hoch bestraft und das ist auch gut so. Das mache ich also auf gar keinen Fall und mir definitiv also die Ausweise zeigen, bevor ich sie mitnehme. Und das Problem ist einfach, dass in Thailand alle jünger aussehen. Sie sehen wesentlich jünger aus, als sie sind. Und da geht auch ein 30-Jähriger für 16 durch. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich den Ausweis zeigen zu lassen. Also ich praktiziere da schon, wenn legalen. Wie viele Jahre machst du das schon? Ein Jahr, ganz neu. Ach so. Und wie bist du darauf gekommen? Per Zufall. Wirklich eher per Zufall, dass mir das jemand erzählt hat, das könnte man da so leben. Ich war immer ein bisschen gehandicapt, weil ich das auch im Fernsehen gesehen habe, wie das da gezeigt wird. Und da hatte ich natürlich auch meine Vorurteile, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Und das sind doch auch Menschen und die waren also aus Hungersnot. Und irgendwie habe ich mich verleiten lassen, dann doch mitzufahren und habe mir das angeguckt. Und ein Vorurteil kann ich direkt wegnehmen. Also so, wie es im Fernsehen gezeigt ist, ist es nicht. Die machen es nicht aus Hungersnot, definitiv nicht. Die kaufen sich von diesem Geld Luxus, die kaufen sich iPods, iPhones, Handys, alles das. Die leben in Luxus und keiner macht das da aus Hunger. Das ist der größte Quatsch, der im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es bleibt natürlich ein sehr übler Beigeschmack, weil du förderst mit und treibst mit die Prostitution an, durch dein Verhalten. Richtig, aber gibt es die Prostitution nicht auch in Deutschland? Das macht es ja nicht besser. Nein, aber das macht's nicht besser. Wo ist das Problem? Wo ist das Schlimme? Ich möchte mich gerne drüber unterhalten, sonst würde ich nicht anrufen. Ja, klar. Wir reden ja ganz offen darüber. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn du dann so einen jungen Mann da für 24 Stunden für ein paar Mark, paar Euro mietest oder buchst, ich weiß gar nicht richtig, wie ich es sagen soll. Ich käme mir da so blöd bei vor. Wie fühlst du dich dabei? Eine gute Frage. Wie fühle ich mich dabei? Wie im Urlaub. Also das ist halt ein Paradies. Das ist eine Begleitung, die man hat. Das ist in der das Abenteuer. Ich muss auch dazu sagen, 24 Stunden, das bedeutet nicht, dass man 24 Stunden Sex hat, sondern es ist so, dass man eine Begleitung dabei hat, dass jemand bei einem ist und vielleicht auch nachts neben einem einschläft. Und also denen geht es auch gut dabei. Jetzt denkt bitte nicht, dass ich hier der Horror-Sex-Tourist bin, der die da 24 Stunden quält oder sonst irgendein Blödsinn. Das ist Quatsch, denen geht gut dabei. Über was redest du mit den Männern, während du mit denen zusammen bist, wenn du überhaupt mit denen reden kannst? Natürlich, die reden Englisch, das sind die Perfekteren und ich unterhalte mich mit denen in Englisch, in fließendem Englisch, auch über alles, über das Leben, über ihre Sorgen, über ihre Nöte, über Gott und die Welt. Eine ganz, ganz angenehme Zusammenkunft ist das eigentlich. Also, weißt du was Konkretes über deren privates Leben und die Hintergründe? Ja, in der Regel schon. Also ich hatte jetzt gerade, das muss ich vielleicht auch sagen, in meinem letzten Urlaub eine 4 Wochen Begleitung, also immer der gleiche junge Mann, um nicht Junge jetzt so zu forcieren, also den gleichen jungen Mann. Und ich habe all sein Leben kennengelernt. Ich habe seine Eltern kennengelernt, ich habe sein Privatleben kennengelernt, sein Umfeld, seine Freunde, alles das kennengelernt. Und Du hast die Eltern kennengelernt? Wussten die, wer du bist und warum ihr Sohn mit dir Kontakt hat? Aber natürlich, das wissen die. Und das ist ja auch genau das, was sie sich wünschen. Die schicken ja auch ihre Kinder oftmals dahin in die Prostitution. Was schlimm genug ist. Schlimm genug. Also das ist ein ganz großes Thema, ganz schwierig. Und was ich jetzt vielleicht, um das ein bisschen vorwegzunehmen, sagen muss, als ich zurück in Deutschland war, habe ich gemerkt, dass ich für jeden Sex mit ihm viel mehr gezahlt habe als in Deutschland. Jetzt kommt die Frage, warum? Weil die jetzt perfekt verstehen, auch dann die Europäer, die Deutschen auszunutzen, einzugarnen und immer wieder Geldforderungen zu stellen. Und aber du willst dich jetzt nicht als Opfer darstellen? Nein, auf gar keinen Fall. Nicht niemals als Opfer. Aber auch, ich möchte gern das rausnehmen, dass nun die das aus Hunger, aus Verzweiflung tun und hin und her. Also das ist schon ein Geschäft, was bei denen boomt. Und die sind auch darauf fixiert nun, dann auch dafür sich Geld zu holen, auf jeden Fall, definitiv. Also ich bin jetzt da nicht im Einzelnen informiert, wie das da abläuft. Aber wenn du es gerade schon, du hast es ja so durch die Blume selbst gesagt, dass die Familien selbst ihre Jungs losschicken und in die Prostitution, um eben Geld noch zu verdienen, ist mir da unwohl bei. Mir ist einfach da unwohl bei, so etwas zu unterstützen. Nicht, dass wir die Familien unterstützen, sondern dass auf die Art und Weise die Familien unterstützt werden. Ja, weil die Familie zelebriert und lebt das. Und es ist natürlich für uns Deutschen schwer nachzuvollziehen, was da passiert. Ich fühle mich da auch nicht unbedingt wohl dabei. Das ist ja schon wieder interessant, wenn du sagst, ich fühle mich nicht unbedingt wohl dabei. Was macht das aus, das Unwohlsein? Ja, dass es nun einfach so ist, dass man dafür Sex bezahlt. Das ist ein schwieriges Thema. Also ich habe es auf beiden Seiten kennengelernt. Also auf der einen Seite dieses ungute Gefühl bei mir, auf der anderen Seite aber auch nun dieses Wohlgefühl bei der Familie, was sie ja einfach dabei haben. Und das muss man einfach mal so sagen. Also es ist nicht so, dass sie das aus Hunger tun und aus Not, sondern die sind da ganz gute Geschäftsleute in dieser Beziehung. Gut, das hast du gerade schon mal gesagt. Das heißt, du hast jetzt da Gefallen dran gefunden und wirst das immer wieder machen demnächst. Was heißt immer wieder? Ich tue es wieder, ja. Ich tue es nochmal, ja. Das ist richtig. Ich sehe aber keinen Unterschied zwischen Thailand und Deutschland in der Prostitution. Und ich finde, das ist eine Dienstleistung, die bezahlt wird. Und insofern ist es für mich respektabel, akzeptabel. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das soziale Gefälle zwischen dem Freier und dem Prostituierten in Thailand oder in diesen Ländern noch viel größer ist als in Deutschland zwischen den beiden Gruppen. Das, findest du? Das weiß ich nicht, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht, du wirst es besser beurteilen können. Ich sehe es nicht so. Nein, ich sehe es überhaupt nicht so, weil jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, also es gibt ja nun in Deutschland wirklich Prostituierte, die aus Armut, die keine Wohnung haben, die keine Übernachtung haben, am Bahnhof stehen und strichen, ja. Die tun mir echt leid. Aber in Thailand habe ich es zumindest für mich so kennengelernt, dass sie Wohlstand in Sausenbraus auch hausen und sich das oftmals damit finanzieren, dass sie ihn anschaffen. Und es für die Familie einen guten Glauben tun sogar. Wie hast du früher, du bist jetzt schon 45 Jahre alt, wie hast du früher, so vor 10 Jahren, sagen wir mal, grundsätzlich über Prostitution gedacht? Mit dem Nasenrümpfen, natürlich. Warum? Weil es für mich damals nicht in Frage kam. Vor 10 Jahren war ich 35 und heute bin ich 45, ist es aber nun auch so, dass man in der Gay-Welt halt mit zunehmendem Alter nach unten fällt, mindestens sexmäßig, und da ist es nicht so ganz einfach. Das heißt, jetzt kriegst du auf normalem Wege, kriegst du keinen mehr so mit, den du auch attraktiv findest, dann kauft man sich die jungen Männer. Es gibt zwei Formen von Attraktivität, finde ich. Es gibt durchaus auch Ältere, die sehr attraktiv sind, aber es gibt natürlich auch den jungen Mann, der einfach nur halt vom Körper schöner ist, der knusprig ist, den man sich einfach wünscht und den bekommt man nun auf dem normalen Weg dann nicht mehr. Das gebe ich zu, ja. Thema Schutz beim Sex? Definitiv ja. Definitiv ja. Ja. Da gab es auch keine Ausnahme bei dir? Nein, oder? Nein. Niemals unter 18, immer mit Schutz, definitiv. Mhm. Ja, Peter. Und ich möchte nochmal betonen, dass das ein respektvolles Verhalten auch ist, wie ich dem gegenüber trete. Dass es niemals so ist in der Dienstleistung so, du bist das jetzt und du musst die Beine breit machen, um Gottes Willen, nein. Ich gehe da respektvoll mit ihnen um und. Vielleicht bist du eine Ausnahme. Wir alle haben ja so ein sehr unwohles Gefühl, wenn wir davon hören. Ja. Weil es auch sehr viele üble Beispiele gibt. Genau. Auch, das, was ihr im Fernsehen seht, ja. Zwischen Männern und jungen Frauen dort, wo die Menschen wirklich sehr herabwürdigend behandelt werden und wie der letzte Sklavendreck letztendlich. Und daher rührt wahrscheinlich auch so erstmal die Antipathie und, die Zurückhaltung, wenn man das hört. Vielleicht bist du da eine Ausnahme, der zumindest respektvoll mit den Leuten umgeht, bezahlt und das ist dann ein Deal. Absolut, aber Domian, haben wir dieses respektlose Verhalten nicht auch in Deutschland? Ja, das macht es ja nicht besser. Das macht es nicht besser. Nur ist es da vielleicht noch wilder, noch archaischer das Ganze und weniger kontrollierbar. Nein, ich sehe es überhaupt nicht so, überhaupt nicht. Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich Prostitution in Deutschland oder in Thailand lebe. Mhm. Es ist dort wesentlich günstiger, das ist richtig. Aber ich finde, die tun es aus den gleichen Beweggründen. Und wie gesagt, man sollte es dann sich mal anschauen. Man sollte mal hinfahren, wenn man es denn will und wenn man es nur als Beobachter sich anschaut. Und dann kommt man mal runter von diesem Draht, dass sie das alles aus Not, aus Hunger, aus Elend machen. Und dennoch muss ich da sagen, mir wäre lieber, wenn es das alles gar nicht gäbe. Keine Prostitution oder Prostitution in Thailand? Ach, letztendlich gar keine. Wäre mir wohler. Aber ich weiß, das ist ein frommer Wunsch, und die ganze Weltgeschichte ist voll von Prostitution und das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Ja, was wären wir denn ohne Prostitution? Das ist ein anderes Thema, jetzt ist unsere Zeit gleich rum, Peter. Ich verstehe, ja. Ich danke für deinen Anruf. Ich möchte ganz herzliche Grüße nach Hamburg bitte ausrichten. Okay, die sind jetzt durch. Ja, tschüss, Peter. Ciao. Ja? Tschüss. Tschüss. Und hier ist Ralf und Ralf ist 36. Guten Morgen, Ralf. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ralf. Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Nichtnele. Meine Nichtnele, die, Deine was? Weiß Moment. Man, deine was? Meine Nichte. Deine Nichte Nele? Ja. Ach so. Und zwar meine Nichte Nele, die hat das Wolf-Hirschhorn-Syndrom. Das ist ein Gendefekt, ein sehr seltener. Und zwar fehlt bei einem Chromosom ein kleines Stück. Mhm. Und ja, bei es gibt Kinder, da findet man dieses kleine Stück. Irgendwo in der DNA wieder, aber bei Nele nicht. Und was für eine Auswirkung hat das? Das hat sowohl eine körperliche als auch geistige Behinderung zur Folge und auch Entwicklungsverzögerung. Also die ist jetzt zum Beispiel 10 Monate alt. Ach so, und kleine. Die wiegt 8 Kilogramm jetzt. Mhm. Ja, also wie sieht man es ihr schon an körperlich? Man sieht manche Dinge, ja, und also sie schielt zum Beispiel. Da sie selber, also Kinder in dem Alter können sich normalerweise ja schon auf ihre, alle Viere draufsetzen, also Hände, Beine, sich ein bisschen krabbeln vielleicht schon. Das geht bei Nele gar nicht. Sie schafft es jetzt schon selbstständig, sich auf die, ich muss überlegen, auf die linke Seite zu drehen. Mhm. Ist das also, deine kleine Nichte ist das? Ja, meine kleine Nichte, mein Patenkind. Ja. Wie kommt es, dass du zu diesem Thema bei mir anrufst? Ja, das hat zwei Gründe. Einmal ist das der eine Grund, dass ich gerne das bekannter machen möchte, dass es sowas gibt. Mhm. Weil jetzt vor anderthalb Wochen hatte ich im Fernsehen gesehen, da hatten die über eine 20-Jährige berichtet, die wahrscheinlich einen Gendefekt hatte. Und als ich den Bericht nur so angeguckt habe, da dachte ich so von wegen, ja, das passt alles zu dem Syndrom, was Nele eben auch hat. Und das ist eine ganze Latte, also das wäre jetzt auch zu lang, das alles aufzuzählen, was das ist. Also das hat ganz weitreichende Konsequenzen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel ein Herzfehler auch. Ja. Da wird sie jetzt demnächst dran operiert. Sie hat zum Beispiel, Das heißt, das kleine Kind hat gar keine so große Lebenserwartung? Nee, mit diesem Wolf-Hirschhorn-Syndrom, ein Drittel der Kinder stirbt angeblich laut einer Studie im ersten Lebensjahr. Mhm. Ja, hat auch Folgen, was ich sag mal für viele Kinder ganz normal ist, dass so ungefähr 50% der Kinder gar nicht mal eigenständig sitzen können. Mhm. 20% der Kinder, die lernen nur wenige wortähnliche Dinge zu sagen, mhm. sodass man quasi als Eltern dann weiß, okay, die meint dies oder jenes. Aber richtig zu sprechen, wird die wahrscheinlich nie lernen. War den Eltern während der Schwangerschaft schon klar, dass das Kind diese Behinderung haben wird? Ja, ab dem 7. Monat. Also man hat sich erst gewundert, warum die Kleine ja nicht so wächst, wie sie eigentlich wachsen sollte. Mhm. Und da hat man halt viele Untersuchungen gemacht und letztendlich auch eine Fruchtwasseruntersuchung. Als die normale Fruchtwasseruntersuchung nichts gebracht hat, hat man eine Genetikerin mit ins Boot geholt und die hat das dann ganz festgestellt. Wie haben denn die Eltern und dann auch das nähere Umfeld, inklusive deine Person, wie habt ihr alle darauf reagiert, als ihr das erfahren habt? Ja, ziemlich geschockt erstmal. Aber sowohl denen als auch, denen war schon mal klar, dass die auf jeden Fall das Kind behalten wollen. Mhm. Wir hatten vorher schon drüber gesprochen, dass ich der Patenonkel werden soll. Und da habe ich ganz klar gesagt, trotzdem bleibe ich der Patenonkel. Ja. Und so hat auch der Rest der Familie reagiert. Also alle haben das Kind akzeptiert und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Genau, und die haben auch ganz, ganz viel Hilfe gekriegt. Da möchte ich gerne nochmal an dieser Stelle die Kliniken Kaiserswerth loben. Also der Professor da, der kannte zum Beispiel diesen Gendefekt auch noch nicht. Der musste sich auch erstmal schlau machen. Aber die waren so freundlich, dass sie die Mutter auf die Privatstation, auf eigene Kosten, von Klinikkosten, haben die auf die Privatstation gelegt. Normalerweise muss der Mann... Auch mal schön, solche Geschichten aus den Krankenhäusern zu hören und nicht immer nur die Horrorgeschichten, dass es auch so nette Verhaltensweisen gibt. Du hast gerade gesagt, also es gab zwei Gründe, weswegen du angerufen hast. Einmal, um diesen Gendefekt etwas bekannter zu machen und darüber zu sprechen. Und der zweite Grund? Ja, der zweite Grund, ich habe mich für Nele bei der Millionärswahl angemeldet. Und zwar würde ich ganz gern die Millionen da gewinnen für meine Nichte, damit man das Haus da, wo sie jetzt wohnt, das ist absolut nicht behindertengerecht. Ich muss mal irgendwas doof fragen, was ist Millionärswahl? Was ist das? Das ist eine Fernsehshow, die auf einem Privatsender demnächst irgendwann laufen wird. Aha. Da kann man quasi, jeder kann sich da bewerben, entweder mit Talent oder ohne. Und ich habe, das einzige Talent wahrscheinlich, was ich habe, ist Leute zu begeistern für manche Dinge. Und das versuche ich halt auf allen möglichen Wegen. Und da es mein kleiner Engel ist, versuche ich natürlich für sie auch das Beste. Ach, das ist ja süß. Das ist ja süß. Und dann machst du da irgendwelche Faxen und Gedöns in der Sendung? Nee, das habe ich nicht vor. Also ich will Nele ja auch nicht lächerlich machen. Nee, die Nele nicht. Aber du musst ja irgendwas machen, um die Millionen gewinnen zu können. Oder wie läuft das? Genau, also ich habe das Ganze unter das Motto gesetzt, alles für Nele. Und dementsprechend habe ich auf meiner Facebook-Seite... Ach so, ich verstehe. Du präsentierst den Fall und in der Hoffnung, dass die Leute anspricht, wärst du denn der Gewinner. Ah, ich verstehe. Und ich mache vorher auf meiner Facebook-Seite wöchentlich quasi Aktionen, die vorgeschlagen werden können. Die können dann gewählt werden und egal was da kommt... Solange das moralisch korrekt ist, mache ich das. Also jetzt da hat die kleine Nele aber einen tollen Patenonkel. Naja, aber die ist halt eine absolut süße Maus auch. Und ich finde auch, so ein Mensch hat ein möglichst gutes Leben verdient. Natürlich. Und ich meine, ich könnte gut auch eine Million gebrauchen, aber ganz eindeutig, sie braucht das dringender. Also dann wird das Haus irgendwie umgebaut, hast du gerade gesagt. Und ja, oder viel besser wäre noch, dass sie sich selber ein Haus bauen können, was nur ebenerdig ist, wenn sie mal größer ist und sie wird wahrscheinlich im Rollstuhl dann sitzen, dass sie dann auch rumfahren kann. Also du hast gerade ja schon erklärt, dass die Kindersterblichkeit relativ groß ist bei dieser Erkrankung, aber wir wollen mal das Beste hoffen. Kann man da schon Vorhersagen machen, wie alt ein Mensch mit dieser Behinderung werden kann? 20 Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre? Also wir haben hier in Deutschland schon im Internet jemanden gefunden, der 18 ist. Und wie gesagt, in dem Fernsehenbericht, den ich da gesehen hatte, vor anderthalb Wochen, die Dame war 20. Mhm. Ja, aber wie weit das gehen kann, sonst habe ich keine Ahnung. Also wir hoffen, dass es möglichst lang geht und dass sie möglichst viel lernt. Also sie kriegt ganz viel Förderung. Mhm. Und Leute, die was Ähnliches haben, die können sich gerne auch im Internet, also Meine Schwägerin hatte extra eine Seite eingerichtet, wo man das Ganze nochmal von Nele nachlesen kann. Mhm. Aber da sind dann auch so ein paar Tipps drauf, ja, wo man sich hinwenden kann. Die Kleine hat zum Beispiel jetzt schon eine Pflegestufe, 5-mal die Woche kommt eine Nachtschwester, um die Eltern ein bisschen zu unterstützen seit ein paar Monaten. Das haben wir alles auf einer Internetseite zusammengefasst. Also sehr aktive Leute, ich merke schon. Auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Ralf, dann drücke ich dir die Daumen für diese Show. Wann ist die? Die endgültige Ausstrahlung, das haben die im Internet nicht bekannt gegeben, aber das bei dem, ja, die Internetseite dazu heißt millionärswahl.de. Den Privatsender, den nenne ich jetzt mal nicht. Und aber wäre natürlich klasse, wenn mich da einige Leute auch noch wählen würden, damit das halt für Nele klappen könnte. Die Frage war, wann die Sendung ist. Das kann ich nicht sagen. Weißt du nicht? Also die Wahlen, die gehen bis Mitte Dezember. Ah ja. Das sind 4 Wahlgänge. Mhm. Ab dem 17.11. Da ist die erste Wahlauszählung. Mhm. Und Hast du denn selbst eigentlich auch Kinder? Ich habe noch keine, nein. Ja. Ich bin jetzt mit meiner Frau seit einem Jahr verheiratet. Ja. Und wir wollen ganz gerne Kinder, aber meine Frau macht jetzt gerade eine Umschulung und wir wollen ganz gerne, wenn wir Kinder kriegen, ne, dass das sind geordnete Verhältnisse, wenn man das so sagen darf. In welchem Verhältnis stehst du denn zu den Eltern von Nele? Der Bruder, also der Vater ist mein Bruder. Ach so, ganz klar. Mein Bruder. Verstehe. Und Dann ist die familiäre Bindung ja wirklich ganz, ganz nah. Ja, genau. Mensch, Ralf, dann drücken wir wirklich die Daumen, dass, dass alles gut läuft und dass die kleine Nele doch noch ein für sie schönes Leben vor sich haben wird. Und die Unterstützung klingt ja schon sehr gut von allen Seiten und so muss es dann auch sein. Ja. Ralf, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir, dass ich hier sprechen durfte. Alles Gute dir und deiner Familie und Dankeschön. Der kleinen Nele. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Jetzt machen wir noch ein ganz kurzes Gespräch mit Matthias. Und Matthias ist 21. Hallo, Matthias. Hallo. Hallo, Matthias. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Hörst du mich denn? Doch, ich höre dich sehr gut. Um was geht's denn? Also, es geht darum, dass meine Ex-Freundin, mit der ich eine lange Zeit lang zusammen war, jetzt schwanger ist von einem anderen. Mhm. Und ich nicht machen, also ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, Moment, ist die schwanger geworden, während ihr noch zusammen wart? Nee, also danach. Also danach ist sie schwanger geworden und jetzt ist sie schwanger, ja. Und nu? Ja, richtig. Ja, und jetzt ist die Frage, also sie will auch wieder zurück. Also sie meint wohl, sie liebt mich, was ich gar nicht glauben kann, weil es war schon länger Schluss. Aber also ich bin in der Meinung, dass sie eine dreckige, Entschuldigung, auf jeden Fall nichts Gutes ist für mich. Ja, aber ist die Entscheidung doch schon klar, wenn du so krass urteilst. Ja, was soll ich denn sagen? Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, ne? Verstehe ich nicht. Warum weißt du das nicht? Wenn du so eine klare Meinung hast über die Frau, weiß ich, was du machen sollst, weil mir das deutlich wird durch deine Worte. Nämlich, dass du nicht mehr zurückgehst zu dieser Frau. Okay. Ja, was? Ja, ich weiß nicht. Ja, wie? Ich weiß nicht. Ja, ich bin da schon so. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, ne? Wenn ich das wissen würde, dann würde ich ja nicht bei dir anrufen. Ja, aber inwiefern bist du denn hin und her gerissen? Was zieht dich denn dahin zu der Frau? Ja, ich weiß nicht. Ich war halt in einer langen Beziehung mit der, auch wenn sie eine falsche Ratte ist. Ja, gut. Aber irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Also, sie macht schon. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt in ein paar Jahren klarkommen würde. Als ich das gehört habe, hätte ich ihr am liebsten einen in die Fresse gegeben. Mensch, Matthias, jetzt langt's aber. Also meine Aussage war ganz klar, lass die Finger davon. Wir müssen leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Alles Gute wünsche ich dir. In der Technik heute Nacht Valentin Kircher. Und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.